Deutschlandfunk Kultur Kompressor Fundstück. Man kennt es aus Sportübertragungen im Fernsehen. Die Zeitlupe schafft Klarheit und zeigt, was wirklich war. Wie präzise funktionieren Körper in den wenigen Sekunden, bevor sie beim Turmspringen ins Wasser eintauchen? Oder war das ein Abseitstor? Dass es zu solch visuellen Enthüllungen auch eine interessante Entsprechung bei Geräuschen gibt, ist der amerikanischen Band Sonic Youth aufgefallen. Sie hat sich ein applaudierendes und johlendes Publikum vorgenommen, das nach einem Konzert lautstark eine Zugabe fordert. Die Verlangsamung zeigt die Masse als das, was sie ist. Eine Horde, die sich vergisst und der man besser nicht in die Quere kommt.